Hallo und herzlich willkommen bei Rednecks lädt ein. Diesmal dabei der Magnus und ich. Guten Tag. Oder auch der geröstete Freund. Ne, The Toast Bro. Ich fange mal direkt an. Ja, mach das traurig. Mit Web Dead Redemption 2 wurde verschoben. Woo! Ah ne, Moment, das ist traurig. Das Spiel wurde vorerst auf 2018, Frühling 2018 verschoben, weil Rockstar sagt, dass sie noch ein bisschen Zeit brauchen. Rockstar sagt nein. Rockstar sagt nein. Nein, aber ich finde es gut. Ja, sie meinen, dass sie dann noch mehr Zeit brauchen, dann wissen sie das. Ich meine, GTA 5 für PC wurde auch ziemlich oft verschoben. Und als es dann rauskam, war es dann wirklich poliert. Ja. Ja, und das war's auch schon über Red Dead Redemption. Gab ein paar Screenshots, aber die kann ich schlecht über Sound übertragen. Einblenden! Das ist auch so praktisch über Sound, wenn nur in der MP3 ist, ne? Ja, ja. Für die Leute, die es dann vielleicht irgendwo im Internet oder sonst gucken. Ja, doch, ich habe kein Video. Also MP3. Ja, aber das wird aber zu viel Arbeit. Weiter mal im Kontext. Ja, im Kontext, genau. Gut. Ja, Far Cry 5 wurde released und teasert. Und es sieht verdammt cool aus. Spielt in der USA. Man darf religiöse Fanatiker abmetzeln. Ja, scheinbar. Wood County. Wood County, ja. Montana. So. Und, ja, was gibt es denn da noch? Alles, naja, es gibt 3 Trailer, die bis jetzt released wurden, über 3 verschiedene Personen. Und der Hauptcharakter ist diesmal customizable. Also du kannst jetzt irgendwie, ja, kannst du selber ein bisschen customizen. Oder Mann. Und welche Hautfarbe du hast. Ich frag mich, ob sie sich ganz speziell so eingeschränkt haben, so schwarz-weiß. Oder ob du das wirklich so asiatisch, mexikanisch, südamerikanisch oder sowas. Der hat mir meinen Job geklaut, der Mexikaner. Ja, oder wenn du jetzt wirklich nimmst, so irgendwie, jetzt nicht irgendwie rassistisch, aber so gegen Leute aus dem Kongo, also dass du wirklich komplett schwarz bist und nicht, so es gibt ja dieses Braun, dann gibt es ein bisschen dunkleres Braun, dann gibt es richtig dunkel. Nachtmission mit Leichtigkeit überstanden. Ja, genau. Legst dich hin und dann sieht dich keiner. So ungefähr. Muss ich lieber hinlegen, ziehst aber schwarze Kleidung an und kannst durchspazieren. Ja. Bin schon wunder, wer gegangen, da ist nichts, ist doch alles schwarz. Hey, ja. Sprüht überhaupt nicht vor Rassismus. Hey, deshalb sagte ich ja extra, nicht als Rassismus verstehen, sondern rein als hypothetisch. Ob du jetzt wirklich so einen Scroller hast, den du einfach von links nach rechts schieben kannst oder so. Ja. Fängt dann an mit Knallweiß, also Albino, dann... Oh, das wäre echt krass. Dann Caucasian, dann kommt Skandinavien, dann kommt Asiatisch, also gelblich, so ein bisschen. Mensch, Rassismus pur. Und dann wird's langsam immer brauner, bis man bei Latino vorbei ist und dann bei Schwarz ankommt. Genau. Oder ob's wirklich ganz klar ist, so, die Charakter sind vorgefertigt. Wenn du jetzt nimmst, cool, hier, ich will einen Asiaten spielen, ich will einen Schwarzen spielen, ich will einen Latino spielen oder ich will halt einen ganz klassischen weißen Amerikaner. Aber was ist... Also klar, alles sind Amerikaner wahrscheinlich. Was ist, wenn ich einen schwarzen Asiaten spielen will? Gibt's nicht. Sicher? Das ist echt Mythos. Nee, gibt's tatsächlich. Ja, ich weiß. Aber das ist trotzdem ein Mythos, weil man sie nie sieht. Ja, klar. Besonders wenn sie dennoch hier irgendwie einen anderen Glauben haben als Buddhismus. Denn ist ganz vorbei. Wieso, weil sie Asiaten sind? Ja. Und schwarz, das ist rassistisch. Tut mir leid. War nicht so gemeint an die Leute, die das hier hören, wenn sie. Du glaubst doch, erstmal an die Leute, die es hören. Wenn ihr schwarz und asiatisch seid, bitte schreibt Kommentare, ich will die lesen. Du kannst auf den Seiten nicht kommentieren, leider. Und YouTube nimmt leider keine MP3s. Schade. Du kannst kein MP3 reinpacken und dann einfach ein Bild reinpacken, weil dann könnte ich die alle jeden der Podcasts hochladen. Nein, YouTube will unbedingt haben, dass du ein Video reinpackst. Und es ist dann scheißegal, dass ich in jedem Frame dasselbe Bild habe. Weil es trotzdem fucking groß wird. Ja gut, das ist natürlich schade. Ja, genau. Voll scheiße. Voll Naja, machen wir weiter mit, was du auch uns zu bieten hast. Mal gucken, was ich gerade alles so hab, ne? Ja. Ja, etwas, über das sich Leute tatsächlich sehr viel aufregen bei EA. Die Russen bekommen weibliche Unterstützung. Da kommen Frauen dazu, oder spielbare weibliche Soldaten. Geht um Battlefield 1, das hast du vergessen. Ja, stimmt, tatsächlich. Battlefield 1, die weiblichen Soldaten. Aber in Russland haben wirklich Frauen gekämpft. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das war das Todesbataillon. Nachthexen. Nachthexen? Ja, auch. Die gab es auch. Es gab zwei. Es gab einmal das Todesbataillon und einmal die Nachthexen. Und das ist wirklich... Ich weiß nicht, ich habe da kein Problem mit. Also irgendwie nicht wirklich, weil es ändert ja nichts. Weil die Leute einfach keine Ahnung haben von Geschichte. Jetzt regen sie auch ganz viel auf, du machst das nur rein, damit ihr checken könnt. Hallo, das ist Teil der Geschichte. Oh, es gibt Filme. Es gibt einen Film darüber, bei Amazon. Ja, schön, den kannst du nachher gucken. Buch, verdammt. Oh, kannst du nicht lesen? Doch, aber... Aber weißt du was, wo wir gerade bei EA sind, rappel ich gleich alles von EA ab. Nämlich Titanfall 2 kriegt am 30. ein neues DLC, nämlich das Monarch's Reign, wo ein ganz neuer Titan addiert wird. Und die neuen Prime Titans, die eher... Ja, die Geschmäcker unterscheiden sich. Und dazu dann die einen Titanfall 1 Map, die wieder neu aufgesetzt wurde. Namens Relic. Ja. Und das Ganze mit den EA-Run nochmal gleich abzuschließen mit der Super Transition. Es gibt bei der EA Play, bei dem Ding in Hollywood, wo wahrscheinlich nur die Reichsten hin können, am 10. bis 12. Juni. Die haben die Spiele angekündigt. Darunter kannst du dort Star Wars Battlefront 2 spielen, FIFA 18, Madden NFL 18, NBA Live 18, so viel 18, das neueste Need for Speed. Da haben sie nicht gesagt, wie das heißen wird. Da steht auch 18. Da steht die neueste Need for Speed Experience. Dann die The Sims Mobile. Dann die Sims 4. Ist das nicht schon lange raus? Doch. Okay. Dann Battlefield 1 im Namen des Zars. Was Sinn macht. Ich glaube, es kommt sogar kurz danach raus. Dann Star Wars Galaxy of Heroes. Klingt irgendwie wie so ein Handyspiel. Dann Titanfall 2. Komischerweise, was schon ein bisschen zeigt, dass sie ihn doch nicht aufgegeben haben bei Titanfall. Obwohl es schlecht verkauft wurde, oder relativ schlecht verkauft wurde. Dann Madden NFL Mobile und NBA Live Mobile. Und dann FIFA, also EA Sports FIFA scheint es zu heißen. Auf der Nintendo Switch. Auf der Switch. Und dazu kommen dann noch so Künstler wie Nas, DJ Green Lantern und Dave East. Warum auch immer. Ja. Weiß nicht, vielleicht ist Terry Crews ja wieder dabei und spielt wieder Battlefield 1. Das wäre geil. Und bringt dann seinen eigenen PC mit. Ja. Hat er den jetzt mal? Ja, hast du den nicht gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Terry Crews Custom PC. Das bin ich der Erste, der das gegoogelt hat. Bilder? Der sieht so motherfucking geil aus. Ich schick dir einfach das. Schick mir mal. Können wir jetzt nicht einblenden, aber... Googelt Terry Crews Custom PC. Link ist in der Beschreibung. Nein. Das könnte ich das Ding sieht aber geil aus. Ja klar. Das Chassis war ursprünglich schwarz. Das hat der extra rot lackiert. Das kannst du kaufen. Ach nee, ich dachte schon. Das Chassis kannst du kaufen, aber in schwarz und das Glas ist dann auch nicht graviert oder gelasert. Aber wie geil, da ist ja wirklich so. Da ist das... Das ist eine Dose drin. Auch, ja. Aber auf das Glas von dem Sidepanel ist das Logo von dem Old Spice Bear Glove mit seinem Namen drin. Ja. wer Terry Crews nicht kennt, das ist hier eine Werbeperson. Eine Filmperson von... war unter anderem in Inglourious Basterds? Ne, in The Expendables. Ja. Ziemlich cooler Typ. Mhm. War auch bei dem Vorspielen von Battlefield 1 dabei. Deswegen kam ich hier jetzt auf Terry Crews. Und da hat er halt seine Liebe für das... Ja, nicht seine Liebe, aber da hat er halt erkannt, ich will mir auch einen PC bauen. Unter anderem aufgrund seines Sohnes. So, ich lese mal vor. Amerikanischer Schauspieler und ehemaliger Footballspieler. Ja, so sieht er aber auch aus. Ich glaube... Der hat richtig viele Filme gemacht. Ja, auch. Ich glaube, er war damals die Nummer 65 oder so. Oder steht das da auch im Artikel, welche Nummer er war? Trikotnummern 51, 90, 94. Sicher? Da steht's da. Kann dir gerne den Link schicken. Und irgendwas mit 6 wäre das gewesen. Jetzt sitzen wir hier am Googeln. Das ist wichtig. Aber richtig, du, das ist wirklich wichtig. Lol, da hat er mitgemacht. Wo steht denn das? Wer war denn? Stimmt. Stimmt, jetzt weiß ich wieder. Ach so, ja. Die Ramsticks, die er... Ich habe eine Nachricht bekommen. Das hat man wahrscheinlich durchs Mikro gehört. Trotz des Shockmounts. Die Ramsticks, die in dem PC verbaut sind, sind eine Special Edition, die... Jay-Z 2 Cents, also der Typ, der den PC gebaut hat für ihn, geschickt bekommen hat von Corsair mit der Nummer 94 drauf. Auf allen 4 Stück. Also das ist Viererkit 94 und die haben sich gedacht, einer von denen hat das gesehen und sich gedacht, wir haben doch noch 94 hier, das können wir denen noch hinschicken. Und das ist so cool. Naja, weiter mit den News. Ja, ich glaube, wir gehen mal schnell zurück. Warte, ich guck kurz meine. Hey, ich habe keine Nachricht bekommen. Mach ich mal weiter. Mein Handy hat mir Bescheid gesagt, dass ich mich beim Netzwerk anmelden muss. Was es immer tut. Was überhaupt nicht. Gwent, The Witcher Card Game ist jetzt aus der Close Beta in die Open Beta gekommen. Und wer die Close Beta gespielt hat, bekommt Witcher 2 Assassins of Kings gratis. Hm. Also alle, die Close Beta gespielt haben und Witcher 2 noch nicht gespielt haben oder es nicht haben, würde ich machen. Würde ich mir auf jeden Fall holen. Ich wollte es eigentlich vor Witcher 3 spielen, aber ich habe doch Witcher 3 angefangen und jetzt habe ich es immer noch nicht weitergespielt. Aber wo wir gerade bei Witcher sind, ja, habe ich nämlich was, nämlich Netflix. Netflix kriegt nämlich eine neue Serie, die auf The Witcher basiert ist und die Entwickler... Ja, die Leute, die die Serie produzieren, haben gesagt, dass ihnen der Geralt von den CD Projekt Red gut gefällt. Und dass aber auch die Charaktere aus den Büchern gut gefallen. So dass der Hauptcharakter der Serie tatsächlich sowohl Geralt als auch den Charakteren in den Büchern sehr stark ähneln könnte. Und das finde ich nicht schlecht. Also es ist Geralt oder was? Oder nee, ähnlich. Es ist nicht Geralt. Geralt gehört jetzt CD Projekt Red. Ja. Aber es könnte halt wirklich so ein ähnlicher sein, der wirklich ähnlich drauf ist. Kann man das gut vorstellen. Essentiell ein Game of Thrones im The Witcher-Universum. Saublutig. Die Witcher sind ja nicht besonders beliebt. Hm? Ja. Ja. Das ist... Besonders, wenn man eine Bombe mitten in der Stadt auf Leute raufwirft. Wenn man zu viel Dark Souls gespielt hat und dann denkt man sich, ah, stimmt, der hat ein Duell angefangen. Erstmal R1 drücken. Oh, scheiße! Sehr gut. Oh, da sind ein paar Zivilisten mit draufgegangen. Jetzt muss ich erstmal weglaufen. Ja, ich spiele mit Maus und Tastatur, deswegen. Was? Nee. Ja. Witcher kann man nicht. Das geht? Ja, aber kann man nicht. Das geht nicht. Doch, das geht. Ich hab's versucht, ich komme nicht drauf klar. Weißt du, was das Schöne ist? Ich habe inzwischen alle Skills freigeschaltet. Ja, per Mod. Nein, ich hatte sie wirklich freigeschaltet, aber du kannst ja nicht alle gleichzeitig benutzen. Und da habe ich einen Mod geholt, wo alle gleichzeitig aktiviert sind. Wie es bei den meisten Spielen der Fall ist. Und da dachte ich, da denke ich mir auch so, das ist bitte, das ist voll geil. Ich kann mir da Mods reinpacken, wenn mir das Spiel nicht ganz passt. Okay, aber wenn die Mods produziert worden sind, dann gibt ja auch Spiele, wo dies nicht ganz passt und dann. Egal. Ja. Das Naja, soll ich weitermachen? The Witcher aus der Netflix-Serie könnte sehr Geralt ähneln und es könnte wahrscheinlich sehr interessant werden. Auch für Witcher-Fans. Also vom Spiel, nicht von den Büchern. Ja, jetzt machen wir weiter. Okay, also, einfach nur so kleine News. In der USA hatten ja Räuber einfach beim Überfall ein Creeper-Kostüm aus Minecraft angezogen. Das ist einfach, denkt man sich, okay, ja, Freaks machen sowas halt gerne. Ja, ich meine, give him the money or I'll blow up in your face. Oder I'll blow up your face. Oder Ja, so so. ungefähr. Gemischtwarenladen hat überfallen. Was hat er gekauft? Dynamitstangen? Oder Silvesterböller? Das wäre schon so ein Klischee. Naja. Machen wir weiter. Ja. Reingeguckt, das Video, was sie da in einem amerikanischen Artikel drin haben, war irgendwie Werbung für eine Railroad-Sicherheitskram. Hatte überhaupt nichts mit dem Artikel zu tun. Auch gut. Der Direktor oder Direkteur von District 9. District 9, sehr geiler Film. Kennt wahrscheinlich fast jeder, der gerade zuhört. Wenn nicht Viele. nachholen, gucken. Sofort. Genau wie Elysium. Okay, Elysium war eher durchschnittlich. Aber ein guter Film. Also Neil Blomkamp hat sich entschieden, dass er erstmal experimentelle Kurzfilme auf Steam rausbringt. Und um zu halt zu gucken, wollen die Leute sich so ein bisschen die Filme kaufen, kann er da so Filme rausbringen und wie das, also wie gut das läuft. Und ich weiß nicht, vielleicht ist er der erste Pionier, der die Filme auch auf Steam rausbringt. Und wir haben bald tatsächlich wirklich auch die großen Filme auf Steam. Wäre doch was, wenn Steam dann noch so eine Funktion implementiert, dass du mit deinen Freunden sharen kannst. Wenn du noch 2, 3 Euro drauf zahlst, kannst du das zu viert gucken oder so. Scheiß auf Kino. Guckst das zu Hause. Mit deinen Freunden zusammen. Ja. Am PC. Komplett legal. Ja. Hat nicht jeder. Nee, macht doch nicht jeder. Ich meine, das wäre doch mal was. Vor allem. Soweit ich das kapiert habe, lädst du die Filme runter und guckst sie dann. Oder guckst du die einfach online? Ich glaube, das streamst du nicht, ne? Die lädst du runter. Aber könnte man so machen, dass du die runterlädst und dann essentiell nur synchronisiert wird, damit alle gleichzeitig gucken. Und wenn einer pausiert, dann pausiert es bei allen. Aber ich finde das schon cool. Ich meine, ich fände es wirklich nicht schlecht, wenn auf Steam wirklich Filme rauskommen. Wenn man die gucken kann, dann muss ich nicht eine DVD oder irgendwo anders den Film kaufen. Vor allem, weil Steam dann auch einen Film-Sale wahrscheinlich machen würde. Und man dann haufenweise Filme ganz günstig abstauben kann oder Serien. Wäre doch was. Serien auf Steam, die du gucken kannst, während du zockst. Wenn du irgendwie ganz normal am Spielen bist und dann kannst du den Film so klein in eine der Ecken packen. Und wenn du nicht willst, dann pausierst du das Spiel und drückst Shift-Tab und klickst den Film an und guckst du groß. Da doch mal was. Also wenn das ein Steam-Mitarbeiter hört, dann mach das. Das wird bestimmt cool. Aber wo wir gerade bei Steam sind, mache ich direkt weiter, nämlich Vanquish. Voll geil. Ist letztens, ja, nicht letztens, obwohl gestern, vorgestern, vorvorgestern auf Steam erschienen. Und der PC Port ist geil. Es gibt nur ein kleines Problem, der ist fucking schwer. Was aber tatsächlich nicht daran liegt, dass irgendwie das Spiel härter ist, als es sein sollte auf normal, sondern dass der Schaden, den man nimmt, mit einer höheren FPS-Zahl ansteigt. Das kann man speziell dann bemerken, wenn man im AR-Modus-Tutorial ist. Und dort greift bei 30 Bildern pro Sekunde der Notfallmodus erst nach 6 bis 7 Sekunden, wenn man nichts macht und nur rumsteht. Aber wenn man 60 FPS hat, dann greift er nach 1 bis 2 Sekunden schon. Und ich meine, ich spiele auf 144 FPS, das heißt nichts Gutes. Das erklärt so einiges. Was ist nicht... Also ich mach das hier, ist jetzt nicht so game-breaking, dass man dann direkt die Krise kriegen könnte. Das macht Spaß, das macht das Spiel ein bisschen schwerer. Und es gab es bereits einmal was in die Richtung, das war Dark Souls 2, wo die Waffen mit einer höheren Framerate schneller degeneriert sind. Oder degradiert sind. Kann Leander bestimmt ein Lied von singen. Nicht Leander, Magnus. Hä? Dark Souls 2 geht voll okay eigentlich. Also ich komme da drauf. Ich weiß nicht, hattest du den Bug erlebt am Release? Dass die Waffen degradiert wurden? Schneller? Ich hab's nicht am Release gekauft. Okay, dann kannst du das nicht wissen. Ich habe Dark Souls 3 beim Release gekauft. Da war es auch auf jeden Fall. Da war es auch? Ich glaub ja. Good job from Software. Good job. Ich weiß es aber nicht. Also bei Dark Souls 3 kamen auf jeden Fall sehr, sehr viele Nerfs und Buffs. Relativ schnell. Ja, ich würde mal sagen, wir machen weiter. Ja. Ja. Fallout 4 hat jetzt eine Mod bekommen. Mit, ja. Wie wurde es genannt? Dread the Commonwealth. Pilgrim, ja genau, Dread the Commonwealth. Und das ist halt so, wenn man noch nicht genug Angst hat bei Fallout. Dabei hat man auf jeden Fall Angst, weil es dann halt wirklich sehr, sehr viele Horror-Elemente reinmacht. Ist ja nicht so, als hätte ich mir schon ein paar Mal fast in die Hosen gemacht, mitten in der Nacht durch den dunklen Commonwealth gehen und dann von der Deathclaw überrascht zu werden. Ich weiß nicht, warst du schon relativ weit im Süden in der leuchtenden See? Du meinst in dem leuchtenden Meer? Nee, ja, auch. Ich war auch so weit, dass es erwähnt wurde, aber ich war bisher nur bei dem Krater und hab da alle Gläubigen getötet. Also warst du doch schon relativ weit. Der Krater ist ja ganz weit im Süden. Ja, da bin ich aber hingelatscht, weil ich gerade Bock drauf hatte. Obwohl, nee, um den Spoiler, um den Forscher da zu kriegen. Ah, okay. Und viel weiter bin ich nicht. Ich muss auch irgendwann okay, mal weil, PC kaufen. Weil das ist dann richtig schlimm. Du gehst da, du siehst kaum was, weil überall radioverstrahlter Nebel ist. Und dann siehst du in so einer Ferne so ein Skorpionstachel durch die Gegend laufen. Und denkst dir dann so, nicht hierher kommen. Und dann hörst du nur dieses Knacken hinter dir und weißt, scheiße. Ja. Das ist echt, also... Naja, und dann Nebel, Wetterverhältnisse, wird alles schlimmer, dass es wirklich so wie so ein Horrorfilm ist. Och, jetzt regnet es schon wieder. Doch gerade erst die Sonne geschienen. Was ist denn jetzt los? Echt. Also im Spiel. Nicht. Naja, das ist so. Das. Ja. Man braucht jedoch, es geht zwar über Nexus, man braucht jedoch auch ENB so zum Modden. Und das sind halt immer so. Ja, es ist kompliziert, denn zu modden ist irgendwie ein bisschen scheiße, denn. Ich habe mir heute, also apropos Mods, ich habe mir heute bei Titanfall 2 einen Mod, bei dem Respawn selbst gesagt hat, der ist okay, wo du also eingefügt, wo du dann so ein KMH-Anzeige kriegst. Oh ja. Wie schnell du bist mit dem Piloten. Das ist wirklich so, du rennst durch die Gegend und dann steht da einfach 42 km/h, wenn du an der Wand langläufst. Ich hab keine. Frag mich nicht, warum es gerade 42 sind. Weil es die Antwort auf alles ist. Ja, es ist Wallrun zu die Antwort auf alle. Macht eigentlich Sinn, ist Titanfall, ne? Ja, macht Sinn. Ja. Ich habe gerade aus Versehen Vanquish gestartet. Ach, du bist so ein Lappen. Beschwerst dich immer drüber, dass Lerner nicht irgendwas zockt. Ja, ihr zockt aber mit Absicht. Ich zock ja nicht mit Absicht. Ich hab es aus Versehen gemacht. Ich zock auch nicht mit Absicht. Ich denk mir dann so, ja, Langeweile und dann mach ich das an und dann schaltet sich mein Hirn irgendwie auf Standby. Was? Oh, ja. Das ist mehr als einmal, dass du nicht aufgepasst hast. Nö, zweimal war's. Nein. Ja, mehr als einmal, zweimal, ja. Das macht Sinn, ne? Tatsächlich. Ja. Ey, ich stehe auf Mathe, ich stehe in Mathe auf einer guten 3. Was? Ja. Was? Ja. Weil ich mündlich mitmache. Aber jetzt verstehe ich das scheiß Thema nicht, weil wer kommt auf die doofe Idee, Vektoren mit Kreisen zu verbinden? Vektor-Kreis-Oppenheimer. So bestimmt, ungefähr. Garantiert, ich schwör's. Genau. Der war das. Der hat sich gedacht, oh, das ist. Ich will die alle foltern, jetzt mache ich das. Genau. So, weil die das alle nicht mögen werden. Richtig. Ja. Ja, ich laber Scheiße. Ich weiß. Ja. Oh, Mann. Gleichgesinntes sucht sich. Ich könnte mal wieder Infestation the New Sea löschen. Naja, mach mal weiter mit der News. Ja. Etwas, das ein bisschen näher zu Hause ist, als ich es gerne hätte. IO Interactive, das dänische Studio, das ist jetzt schon seit einer Weile in den News, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon angesprochen, trennt sich, oder ihr gesagt, Square Enix trennt sich von IO Interactive. Weil ein Verlust von mehr als 40 Millionen Dollar aufgekommen ist. Obwohl das Spiel richtig gut läuft, also Hitman. Und das Gerücht ist aufgekommen, dass die Marke Hitman bei dem Studio bleibt, also IO Interactive und nicht bei Square Enix. Und dass tatsächlich schon für nächstes Jahr die zweite Season in Arbeit ist. Und das wäre schon cool. Ja. Vor allem mit Seasons, da hast du immer zwischendurch mal was Neues. Dann spielst du das Spiel wieder ein bisschen, wenn du gerade nicht Bock auf was anderes hast. Bist mit dem Teil wieder durch. Dann kommt irgendwann ein paar Monate später die nächste Episode und dann spielst du wieder ein bisschen. Das ist immer so. Dann hast du halt. Ja, genau. Sowas ist halt cool. Nicht jeder mag das. Einige spielen das Spiel immer gerne an einem Stück durch. Ja, klar. Ich nicht persönlich. Aber das hier bleibt so die Spannung. Sieh Serien. Warum guckt der Mensch Serien? Warum guckt der Mensch Serien nicht am Stück? Also. Ja, warum guckt der Mensch Serien? Warum guckt der Mensch mehr Serien als Filme heutzutage? Weil die Spannung einfach größer ist. Naja, ich meine, Filme sind ein paar Stunden lang und Serien sind kurz. Und weil Serien oftmals nicht das, was die Filme, weiß schon. Ja, gut, aber wenn du jetzt wirklich so Serien nimmst, wird sie ja hier jetzt keine Werbung machen, aber so Game of Thrones, Lost oder sowas. So, okay, die Staffel ist jetzt zu Ende. Und du denkst dir, was war das denn jetzt für ein Staffelfinale? Da muss doch noch was kommen, so ungefähr. Bei Filmen ist es ja oft so, ja gut, cooles Ende. Naja. Außer wenn es wirklich so geplant ist, ein zweiter Teil zu kommen. Ja, es kommt ja bei Marvel zum Beispiel, kommt ja eigentlich immer nach den Credits-Szenen. Außer bei Logan! Ja, aber das war ja auch eine abgeschlossene Story. Trotzdem hätten sie da irgendwas reinbauen können. Ja, was denn? Das war so traurig. Aber in Amerika kam Deadpool. Vor dem Film. Warum auch, in Amerika kam vor dem Film Logan eine Ankündigung von Deadpool. Warum wir die hier nicht hatten, verstehe ich nicht. Du warst gerade abgehackt. Musst du dein Internet verbessern. In Amerika ich kam eine bessere Internetverbindung als du. Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Traurigerweise. Und es ist gerade keiner bei mir, der noch das Internet benutzen kann, außer mir. Yay! Oh. Aber in Amerika kam ja Deadpool vor Logan. Deadpool 1. Nein, Teaser für den nächsten Deadpool. Diese Szene da, wo er sich da umzieht in dem in der Telefonzelle. Und das ist der alte Mann dann schon tot ist. Ja, aber es war ja auch in Deutschland so. Was? Ja. Der kam nicht vor dem Logan-Film. Vor dem Film doch. Sicher? Ich glaube ja. Nein? Nein? Wir haben doch Logan geguckt. Und da kam nichts davor. Ja, warte mal. Oh Mann. Deadpool 2. Das ist schön, wie einig wir uns sind. Okay. Ja, warte mal. Das kann ich nicht nachgucken. Kann mir einer erzählen, warum meine Festplatte für Games so fucking voll ist? Logan Release. 2. März? Wenn er nicht vom Zeitrahmen an sich. Du hast recht. Ja. Verdammt. Wieso verdammt? Weil ich recht haben wollte. Na klar, man will immer recht haben. Ja. Aber ich bin halt ein Stück besser als du, ne? Pass Schatz, auf, was du sagst. Schatz feiert. Du sitzt doch gerade im Moment nur zu Hause und machst gar nichts. Aber soll ich was sagen? Das ist, weil ich bald ein Abi hab und du nicht. Ja, du machst aber gefühlt nichts zu Hause. Immer wenn ich auf mein Handy gucke in der Schule so, Steam. Ja, Rednecks spielt Rainbow Six. Ja. Um 10 Uhr morgens. Ich stehe immer noch früh auf. Wenn du jahrelang 5 Uhr morgens aufstehst. Ja, klar. Dann brennt sich das ein. Und wenn du dann nicht früh aufstehst, dann fickst du dir deinen ganzen Schlafrhythmus so in den Eimer. Hä, wieso? Bei mir geht das eigentlich so. Am Wochenende schlafe ich immer so bis 10, 11 Uhr ja, in der Woche. Ja, 2, 3 Tage. Aber wenn du es danach machst, dann dreht sich dein Schlafrhythmus komplett. Du bist irgendwann nachts wach. Du bist nachts hellwach und kommst tagsüber nicht hoch. Das geht sogar. Das geht sogar. Bei mir auch nach den Ferien so. Nach 3 Wochen Ferien. Ja, 3 Wochen Ferien. Dann habe ich 6 Wochen Ferien. Das sieht man bei dir auch montags nach den Ferien immer. Ja, ich bin immer ausgeschlafen. Hörst du auf zu lügen? Ich lüge nicht. Nein, er lügt nicht, nein. Nein. Es liegt meistens nur daran, dass mich irgendjemand dann nervt. Und dass ich deshalb nicht schlafen kann. Oh Mann. Das ist aber wirklich. So wie Freundin, Klassengruppe, die dann nachts um 23 Uhr oder um 1 zu schreiben, hatten wir was auf? Was haben wir eigentlich morgen? Du hast deine Klassengruppe nicht gemutet? Doch. Aber irgendwann vibriert das Handy dann doch, weil ich dann mich irgendwelche Leute anschreiben, die ich nicht gemutet habe. Weißt du, was wir aufhaben? Nein, wie immer. Oh, okay. Das regt dann halt auf. Dann regst du dich auf, bis du platzt. Ne? Ich platz nicht. Bis du vaporisierst. Tu ich auch nicht. Was bist du denn für einer? Wenn, dann reiß ich irgendjemanden auseinander, weil er mich zu krass auf. Ja, gerade du. Ja, gerade ich. So groß bist du nun auch nicht. Hat ja nicht mit der Größe zu tun. Nur mit der Technik. Ja, ich glaube nicht, dass das eine Techniksache ist, ob du jemanden auseinanderreißen kannst. Natürlich. Das bezweifle ich. Stark. Wollen wir es ausprobieren? Ja, genau, an mir, oder was? Nö, das habe ich nicht gesagt. Wir suchen uns irgendjemanden aus Maßbrook, was der betrunken an der Straßenecke liegt und dann... Lassen wir ihn in der Eider oder Kanal verschwinden. Genau, ich helfe dir auch bei einem Mord bei einer Person, die ich nicht kenne. Nee, die Person ist schon tot. Wir müssen sie... Ja, hör mal lieber auf zu reden. Ja, ich lasse es mal lieber. Sonst das kommt noch hier eine Anklage. Das ist empfehlenswert, bevor der BND... Die Leute wissen eh nicht, wo ich wohne. Puh, der BND, der kann das herausfinden an deiner Stimmlage und an deinen Hintergrundgeräuschen. Du hast gar keine Hintergrundgeräusche, was laber ich eigentlich? Ja, Mann. Keiner weiß es. Ich komm aus den Schatten komme ich her. Du laberst schon wieder scheiße. Wie groß sind die Spiele, Alter? Mir ist so scheiße warm. Ja klar, jedem ist so scheiße warm. Und du sitzt sogar im Schatten. Auf der Nordseite. Ja, okay. Trotzdem. Vogel. Jetzt fängt er an, scheiße zu labern, nicht? Nein, ich beobachte gerade einen Vogel. Nein, jetzt ist er weggeflogen. Oh. Nein, ich sehe ihn immer noch. Kannst du dich mal entscheiden? Ich sehe den noch. Schön. Man sieht total. Oh, jetzt ist er weg. So, wo waren wir? Das ist eine gute Frage, ne? Wollen wir mal kurz auf die Liste gucken? Wenn wir super vorbereitet sind, Batman habe ich schon gemacht. Heute sind wir sogar besser vorbereitet als andere, ja? Andere Male. Genau. Ja, das sind wir tatsächlich. Nehme ich mal einfach Rainbow Six Siege. Ubisoft hat nämlich eine Prioritätenliste für den nächsten Patch rausgebracht. Und dort wird als erstes ein Schritt Spielersuche eingefügt, was wir schon wussten. Das wird momentan auf dem TTS getestet, also Technical Test Server, für den ich eingeladen wurde, als es schon abgelaufen war. Aua. Dann Spielabstürze sollen verhindert werden, Trefferbereiche, also die Hitbox, die keine Hitbox ist, weil es keine Box ist. Also die Trefferbereiche der Charaktere sollen verändert werden, sodass du Blitz nicht mehr in den Ohrschützer schießen kannst oder einen Hopfschuss, genau. Kopfschuss? Chris, genau. Dann irgendwie scheint es tatsächlich einen Bug zu geben, wo du, wenn du aus einem Ranked Match die Verbindung verlierst und dann wieder zu dem Ranked Match connecten willst, dass du in sonst einem Ranked Match landest. In irgendeinem random Ranked Match essentiell. Dann der Entschärfer soll komplett überarbeitet werden, also komplett neu aufgebaut werden. Da der einerseits zu unintuitiv ist, das Platzieren und das Zerstören alles, habe ich das letztens gesehen, der wusste nicht, wie man den Entschärfer zerstört, guckt den an und hat da die ganze Zeit draufgekloppt, obwohl er eigentlich massig Zeit hatte. Hat es nicht geschafft, den zu entschärfen. Hat den gemessert. Obwohl du F halten musst. Und dementsprechend wollen sie in den nächsten 3 Monaten komplett in diesen Entschärfer bearbeiten. Und Glas, der motherfucking Thermalvisier Fuzzi, kriegt einen Nerf. Was kriegt er? Nerf. Oh, gut. Er kriegt mehr Rückschuss und seine Schüsse werden schwächer, sodass er 2 bis 3 Schüsse braucht zum Killen. Anstatt 1 bis 2. Wo du dann direkt weg warst. Ja. Das ist ganz gut. Das war's eigentlich zu Rainbow Six. Gut, ich hab was zu... Was hab ich denn? In Titan Souls. Kleines, lustiges Spiel. Ja, es ist eigentlich nur Boss-Klopperei. Was sagen wir? Klopperei. Du hast einen Pfeil. Yay. Der Boss hat ein Leben. Wenn du den Boss mit dem Pfeil triffst an seiner Schwachstelle, ist er sofort tot. Wenn der Boss dich trifft, bist du sofort tot. So. Leichtes Spiel. Tatsächlich? Ja. Das ist es? Das ist es. Was? Ich habe mir das alles ein bisschen komplizierter und krasser vorgestellt. Guck dir das an, das ist kompliziert. Aber es ist die Schwachstelle zu finden von deinem Gegner. Und du hast nur einen Pfeil. Den du immer wieder einsammeln kannst, ja. Ach so. Aber du musst erstmal dahin laufen. Ich muss den Pfeil einsammeln. Flop, 2 Tentakel halten, grenzen den Pfeil komplett von dir ab. Ja, das war's dann. Ja, genau. So, sowas ist das halt. Aber ich find's cool, einfach weil es klein, ist lustig. Naja, das gibt's jetzt für Twitch Prime User gratis. Also für Leute, die Geld bezahlen für einen Subscription Service, gibt's etwas mit dem Subscription Service gratis, in Anführungszeichen. Genau. Mit ganz vielen Anführungszeichen. Und nur so lange, logischerweise, wie du da Prime hast, so. Dann denke ich mir, dann kaufe ich mir. Lieber das Spiel. Yay, bevor ich das mach. Genau. Hast du es nicht? Nee, leider nicht. Ich dachte, du würdest es haben. Du hast immer so oft darüber gesprochen. Nee, leider nicht. Nee, ich hab's leider nicht. Wow. Weil es mir immer zu viel gekostet hat. Vielleicht ist es im Moment billiger. Aber ich glaube, es liegt nur noch auf 20 Euro. Nee, 15. 15, das ist auch nicht schlecht. Guter Preis für die meisten Spiele. Ja, guck dir bei Steam einfach den Trailer an. Irgendwann mal, wenn ich aus Versehen draufstoße, weil momentan interessiert mich das. Das nicht wirklich. Ich hab's nicht so mit. Gibt sogar eine Demo. Ich habe auch tatsächlich noch eine Call of Duty World War 2 News. Immer noch das Spiel mit dem kreativsten Namen. Denn Sprinten wird limitiert sein. Wie genau? Nice. Nicht sicher? Und ob es sich auf den Multiplayer überträgt? Warte. Das ist auch noch nicht bekannt. Also es ist jedenfalls für die Kampagne gilt, limitiertes Sprinten. Du kannst also nicht durch die Gegend sprinten wie ein Bekloppter. Also vielleicht kannst du es doch, aber nicht die ganze Zeit. War ja bei Black Ops 3 so, dass du dauerhaft unendlich lange sprinten konntest. Weil die mussten ja irgendwas gegen Titanfall liefern. Und ja, du hast keine Re Gesundheitsregeneration. Du musst also ein Health Pack einsammeln oder so. Oder verrecken. Das geht auch. Wäre cool, wenn das im Multiplayer wäre. Keine Re Gesundheitsregeneration. Das wäre echt geil. Das wird das Spiel auf jeden Fall um einiges spannender machen, denn Und du die hättest jetzt Kämpfe. ein Hardcore. Und dann hast du noch nicht mal Hardcore. Genau. So. Dann wäre es auch was, wenn du damit angibst, wenn du fast tot bist und dann trotzdem noch fünf Leute holst, weil du die ganze Zeit fast tot bist. Und nicht nur das eine Mal, wo du den ersten holst oder den zweiten. Genau. Naja. Weitergehen. Was spielst du denn gerade? Gehen wir mal zum Free Talk. Was ich gerade spiele? Vanquish. Und Titanfall. Und Rainbow Six. Also es wechselt sich immer. Irgendwelche Serien oder so, die du guckst, Filme? Ich habe gerade mit The Expanse angefangen. Also auf Deutsch die Ausbeutung. Ich glaube, auf der Tastatur sei still. Der deutsche Titel ist wahrscheinlich derselbe. Also The Okay. Expanse. Sagt mir jetzt gerade gar nicht. Weltraum. Mars wurde kolonisiert. Und ist essentiell zu einer Militärmacht geworden, die komplett darauf fokussiert ist, den Mars bewohnbar zu machen. Es gibt sogenannte Belter, die ihr ganzes Leben im Weltraum verbringen, im Asteroidengürtel, um Mineralien abzubauen. Und die Spannungen zwischen Mars und Erde und dem Gürtel steigen so ein bisschen an. Es gibt Ah, okay. Gruppen, die dafür sind, dass die Stationen in dem Gürtel von den Beltern regiert werden und nicht von der Erde oder vom Mars. Und sowas, Okay. ja. Ja. Wo kommen wir die gucken? Gute Frage, weiß ich nicht. Ich Hört sich nämlich ganz interessant an. hab sie gekauft. Achso, wo? Amazon. Ah, okay. Vielleicht. Weiß schon. Ich hab sie Okay. nicht illegal runtergeladen. Sowas tue ich nicht. Machen nur schlechte Menschen. Also du. Ich bin kein schlechter Mensch. Sei still. Doch. Sei still. Guck mal gerade, The Expanse. Season 1 gibt's ja. Schick dir. Naja, gut, dann geh ich lieber zu mir, bevor wir hier auf komische Gedanken kommen. Oder also die Zuhörer. Weil wir machen ja alle keine illegalen Dinge. Ja, wir machen nur legale Sachen. Wir kaufen das alles legal. Wir kaufen oder bezahlen dafür. Dafür bezahlen kann man aber auch anders. Ja, ich weiß. Na, ich zum Beispiel, ich gucke im Moment. Oder. Wann war das? Gestern. Nee. Mittwoch müsste ich angefangen. Mittwoch? Ich weiß es gar nicht, weil ich damit angefangen habe. Vor kurzem. Und zwar mit der Amazon Prime exklusiven Serie. American Gods. Ist meiner Meinung nach relativ geil, weil es ist einfach so, alte Götter, also Odin, Thor, Anubis und sowas, halt diese ganzen alten mystischen Götter, sehen eine, wollen sich zusammentreffen, wollen Zusammentreffen machen und dann Krieg gegen die neuen Götter führen. Und ich habe bis jetzt, die einzigen Götter, die ich bis jetzt kennengelernt habe, war Technical Boy. Was ist das für ein Göttername? Ja, ist halt neuer Gott. Technical Boy. Und der Typ ist dann halt, ich glaub fürs Internet, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Okay. Und dennoch das Fernsehen als Gott repräsentiert. Ja, tatsächlich. Interessant. Und es ist relativ brutal, weil es werden Leute, sagen wir mal, in zwei Teile getreten. Hast du mir gerade eben erzählt. Und dann werden noch auch so die ersten 5 Minuten werden auch bestimmt 20 Leute abgemetzelt, indem ihnen, also es waren Wikinger und die haben sich dann halt auch gegenseitig halt erstmal umgebracht. Die geilste, einprägsame Szene: Ein Arm wird abgeschlagen, fliegt durch die Luft mit dem Schwert in der Hand und durchtrennt den Kopf von einem anderen. Und ich. Alter, diese Serie, echt. Sie ist echt geil. Und da kann man sich echt geben, so, wenn man Amazon Prime hat. Kann man noch 30 Tage gratis testen, sich das dann angucken. Mhm. Sind im Moment 4 Folgen draußen. Einfach mal angucken. Ja. So. Und spielen tue ich im Moment eigentlich sehr viel wieder Fallout. Und Witcher. Ausfall. Witcher 3. Mhm. Ist ja auch ein geiles Spiel. Ja. Donnerstag erst wieder mir gedacht, komm, ich will wieder einen richtig heftig schweren Kampf haben. Hab den Level 35er Quest gemacht. Ich selber bin Level 25. Schwer. Aber oh, das ist halt das für mich, das ist halt das, was für mich Witcher ausmacht. Schwere Kämpfe, wo du wirklich, du schluckst Tränke, musst dann wieder überlegen, okay, schlucke ich jetzt noch einen Trank, bin dafür vergiftet. Ja, das ist, muss man sich alles überlegen. Genau, so. Andere Runenzauber außer Quen sollte man nicht machen, weil man so sonst nach 3 Schlägen tot ist. Ich kann ja inzwischen Feuer werfen, indem ich die Taste gedrückt halte. Mit Igni oder was? Ja, mit Igni. Wenn du Igni gedrückt hältst, es gibt einen Skill, dass du dann essentiell Feuer aus der Hand sprühst. Ja, ich weiß, aber es ist einfach so, ja, du hast halt einen schweren Gegner, der fliegt die ganze Zeit durch die Gegend, das war jetzt ein Greif. Und der Greif am Anfang? Nein, ein Erzgreif. Ach so. Level 35. Okay, das ist schon ein bisschen schwerer dann. So, und der war 10 Level über mir halt. Ja, okay. Ich hab 3 Anläufe gebraucht. Damit ich den Daumen gekriegt habe. Statt erstmal hochzuleveln bis zu dem Level, ne? Ja, das ist aber, weil dann wäre schon wieder zu einfach. Das ist so, wenn du 2 Level drunter, drüber oder gleich bist, ist es zu einfach. Für mich, meiner Meinung nach. Weil durch dieses Hüpfen, Springen und Dodgen, das habe ich halt durch Dark Souls so gut gelernt, dass ich in Witcher halt kaum getroffen werde. Außer jetzt, klar, ich muss wieder reinkommen und da werde ich schon öfters jetzt getroffen, aber sonst wäre ich ja nicht zweimal gestorben. Mhm. So. Und wichtigste Mittel eigentlich bei Witcher ist, die Viecher anzünden oder vergiften. Weil dann verlieren sie halt dauerhaft Leben und dann kriegst du sie halt so gut down. Mhm. Er ist im Flug gestorben. Das war so geil. Ich sehe so ein brennendes Ding durch den Himmel fliegt und fiel dann plötzlich runter vom Himmel. Weil es gestorben ist dadurch. Das ist halt immer so lustig. Das Geilste, was ich auch hatte, war ein ganz normaler Wolf, hing bei mir oben auf dem Baum. Also er stand wirklich oben auf dem Baum, weil er von irgendeiner Klippe wahrscheinlich runtergefallen ist. So, der stand da, hat mich angeknurrt, springt auf mich zu und stirbt durch Fallschaden. Vor diesem Baum. Das ist einfach so bescheuert. Naja, das war so das. Check mal diesen Link aus. Wait. Fake Update? Haha, wie lustig. Das ist, wenn du F11 drückst und die nur einen Bildschirm haben, dann kannst du die Leute pranken, dass sie WannaCry haben. Alter, ist das fies. Das stimmt. Gibt auch Steam OS-Installationen. Naja, wollen wir mal zum Ende kommen? Ja. Würde ich mal sagen. sind wir damit fertig. Und bis zum nächsten Mal. Ja, viel Spaß beim Zocken.